Bitti şu an. Yes. Guten Tag, ich heiße Doktor Korkmaz. Ich bin der Disabenter Arzt auf dieser Station. Okay. Wie, Ich Entschuldigung, darf bin ich noch mal fragen? Korkmaz, haben Sie gesagt? Wie ja Korkmaz, mein schreibt sich Nachname. das? Wie schreibt sich Ihr Name? Ich möchte da mitschreiben. Ahmed Korkmaz. Wie schreibt sich Ihr Name, Herr Dr. Korkmaz? Können Sie A, buchstabieren? ja, Und den Nachnamen brauche ich. Nachname, K Ja. O Ja. R Ja. K M Ja. Ja. A S SZ. Z Z. Z, ja. Korkmaz auf Deutsch, Korkmaz, ja? ja, Alles klar. Korkmaz. Vielen Dank, Herr Dr. Korkmaz. Entschuldigung, dass ich Sie gefragt habe, aber ich möchte gerne immer Notizen machen von den Ärzten, die mich betreuen, damit ich Ja, nachher weiß, wer mich natürlich. Ja, gesehen hat. natürlich. Ja, Ja. natürlich. Und Herr Doktor, ich. ich bitte um Entschuldigung, ich habe ein bisschen Luftnot, deswegen kann ich manchmal nicht so direkt antworten. Das wollte ich Ja, als Entschuldigung schon okay. mal vorweg sagen. Darf ich Ihren Namen lernen? Ja, mein Name ist Thomas Mann. Nachname ist Mann, Thomas. geschrieben MANN. Okay. Okay, Herr Mann, seit wann haben Sie Atemnot? Herr Doktor, seit ungefähr 3 Stunden hat angefangen mit einem starken Schmerz auf der rechten Seite hier oben. Und seitdem habe ich Luftnot, also sobald ich mich ein bisschen bewege, wird es schon schwierig mit der Luft. Ich huste so ab und zu, hüste. Und ich merke auch, dass es so ein bisschen mein Puls rast. Okay, Herr Mann, ich werde unser Gespräch unterbrechen und ich kontrolliere Ihre Vitalparameter und eine EKG verschreiben. Okay? Okay, gut. Alles klar, Doktor, machen wir. Also, Vitalparameter sind Sättigung ist 95%, Okay. Blutdruck ist 150 zu 85 und Frequenz 120 pro Minute. Entschuldigung, wie kannst 120 pro 100. Minute. EKG zeigt Sinustachykardie, sonst keine Auffälligkeiten. Okay. Gut. Okay, Hermann, ich Also habe. der Doktor hat mir jetzt einen Sauerstoff gegeben. Ja, Deswegen geht es mir natürlich. jetzt ein bisschen besser jetzt, ja. Es 95 oder 95? 95%, ja. 95, okay. Ja. Okay. Hermann, Sie haben eine, ja, Sie haben Herzrasen. Ja. Und seit wann haben Sie auch, seit 3 Stunden auch? Ja, so ungefähr vor 3 Stunden ist plötzlich angefangen. Vorher war gar nichts gewesen, Herr Doktor. Okay. Haben Sie bemerkt etwas, als Auslöser? Herr Doktor, ich muss sagen, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß, es kam aus heiterem Himmel. Okay, Herr Mann, ich möchte ein paar Ihre persönliche Daten aufnehmen. Einverstanden, Ja, Doktor, ja. wie alt sind Sie? Ich werde dieses Jahr 33. 33, okay. Und wie viel wiegen Sie? Wie viel ich wiege? Ja. Ungefähr so 68 Kilo. 68. Okay. Und wie groß sind Sie? Ja, 1,85 Meter. 85. Okay. Letztes, wann sind Sie genau geboren? Am 9. September 1990. 99. 90. 90, ja. 1990, ja. Okay. Okay, Hermann, haben Sie früher ähnliche Beschwerden? Nein, Herr Doktor, das erste Das ist Mal. erstmal. Ja. Okay. Ich möchte ein kurz zusammenfassen. Sie haben seit 3 Stunden rechtsseitige Schmerzen in Brust oder Bauch. Brustkorb, Brustkorb, ja. Brustschmerzen, okay. Und auch Atemnotprobleme und manchmal Husten. Husten habe ich auch, ja. Okay. Und Sie haben nicht bemerkt eine Auflöser. Nein, habe ich keinen Auslöser bemerkt. Okay. Richtig. Hermann, haben Sie in letzter Zeit eine lange Reise gemacht? Vor etwa 6 Wochen hatte ich im Urlaub, war ich verreist nach Dubai. Dubai. Ja. Okay, wie viel Stunde haben Sie geflogen? Dauert so ungefähr 5 Stunden, ungefähr 5, 6 Stunden dauert das, ja. 6 Stunden, okay. Okay. Herr Mann, fühlen Sie sich fiebrig? Nein, Herr Doktor, ich habe kein Fieber. Ich habe auch gemessen. Okay. Ist Ihnen übel? Kann ich so nicht sagen, nein. Okay. Und ist Ihnen schwindelig? Also, jetzt, wenn ich so Luftnot habe und ich mich bewege, dann ist mir ein bisschen, ja, also, Schwindel ist nicht so Einen. viel, aber ich fühle mich nicht so richtig wie früher, ja. Okay. Leichte, man kann sagen, Vielleicht kann man sagen, leichter Schwindel, ja, oder? das ist Leichter. richtig, ja. Leichter. Und ich möchte über Ihre Schmerzen ein paar Fragen stellen. Sind die Schmerzen irgendwohin strahlen, ausstrahlen? Also die sind im ganzen Brustkorb hier auf der rechten Seite hier. Ja. Und wenn ich tief atme, muss ich dann husten, wird dann noch schlimmer. Bei Husten schlimmer worden. Ja. Also wenn ich tief versuche zu atmen, da wird es schlimmer und dann muss ich husten. Ja. Und gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt aus Husten? Also ich habe jetzt wegen der Schmerzen zu Hause hatte ich noch so Novalgientropfen gehabt, die habe ich genommen, aber die haben nicht so viel gebracht, leider. Nicht mehr geholfen. Nee, nicht so viel, nee. Kaum. Oh, okay. Okay, Hermann. Jetzt möchte ich ein paar über Ihre generelle Zustand Fragen stellen. Ja. Haben Sie Probleme Stuhlgang oder Wasserlassen in letzter Zeit? Also in letzter Zeit nicht, aber ich hatte früher mal Probleme mit Stuhlgang. Ich habe Morbus Crohn, aber da habe ich die Krankheit vor 5 Jahren ist die Diagnose gestellt worden. Aber ich bin seit jetzt so 3 Jahren habe ich keine Probleme und nehme auch keine Medikamente ein zurzeit. Okay, momentan haben Sie keine Medikamente eingenommen. Dem Morbus Okay. Crohn nehme ich keine Medikamente ein, nein. Okay. Und Stuhlgang ist normal jetzt aktuell. normal ist. Okay. Und schlafen Sie ausreichend? Ich habe Schlafprobleme, deswegen nehme ich manchmal auch Medikamente zum Einschlafen. Um einschlafen. Ja. Was nehmen Sie? Zopiklon. Könnten Sie wiederholen? Zopiklon mit Zopiclon. Zopiklon. Okay. Wie viele Kisten brauchen Sie, um schlafen? Eins normal. Eins, Ja. okay. Okay, Hermann, haben Sie Probleme außer Morbus Crohn als Vorerkrankungen, ja? Ja. Herr Doktor, ich hatte mal einen Unfall gehabt, Fahrradunfall. Das war auch so ungefähr vor 10 Jahren. Da war ich noch Student. Ja. Da habe ich eine Milzruptur. So, da bin Milzruptur. ich operiert worden, ja. Okay. Ja. Es war Fahrradunfall. okay. Und die Operation war problemlos, oder? Das war als Notfall, ja. Ja, meine Meinung ist, haben Sie keine Probleme hatten Sie keine Probleme bei Operationen? Nach der Operation keine, nee. Ja, okay. Ja. Okay. Und dann habe ich noch Gastritis, also ich habe mal eine Endoskopie bekommen, da war eine Entzündung im Magen, das war als diese Morbus Crohn-Erkrankung festgestellt worden ist, da habe ich Gastritis gehabt. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente Manchmal nehme ich ein? Pantoprazol ein, aber nicht regelmäßig. Okay, bei Bedarf. Ja. Okay. Und es ist damals noch festgestellt worden, dass ich eine Hypercholesterinämie habe, eine Cholesterinerhöhung. Okay, Da habe ich mal ein Medikament aufgeschrieben bekommen, aber das nehme ich nicht mehr ein. Okay, noch etwas? Das sind so die wichtigsten Krankheiten, die Okay, Hermann, sind Sie vollständig geimpft, auch gegen Corona? Ja, gegen Corona auch. Und dann habe ich auch wegen der Milz-Operation habe ich dann auch andere Impfungen bekommen, noch gegen Pneumokokken Ja, und so. super. Also ist jetzt komplett mein Impfschutz. Ja, das ist sehr gut. Und ist Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeit bekannt? Nein, nichts bekannt. Okay. Okay. Hermann, rauchen Sie? Ja, leider. Ja. Wie viel Zigarette und seit wann? Also, ich rauche, seitdem ich ungefähr so 14, 15 Jahre alt bin. Und ja, das ist mal mehr, mal weniger. So, manchmal sind auch zwei Schachteln Zigaretten pro Tag. Manchmal, okay. Man kann sagen, ein oder 15 Zigarette durchschnittlich. Ja, so ein bis zwei Päckchen pro Tag, ja. Manchmal sogar, also überwiegend zwei sogar zurzeit, in den letzten Jahren, ja. Okay, es ist so, ja, viel. Ich kann Ihnen nach dem Ihrer Behandlung eine unsere Sozial Beratung, um aufzuhören. Alles klar, gut, Herr Doktor, ich Okay. werde es mir vornehmen, ja. Okay. Trinken Sie Alkohol? Eigentlich nur am Wochenende, sonst in der Woche nicht. Okay. Und nehmen Sie nächste Frage nicht persönlich nehmen ein. Eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Ja, als Student habe ich Drogen konsumiert, ja. Was studieren oder was trinken oder rauchen Sie? Also wir haben also ein bisschen Marihuana geraucht und ich habe auch so Ecstasy genommen. Aber jetzt, also seitdem ich arbeite, ist das komplett weg. Okay, das ist sehr gut. Okay, Hermann, wir sind fast fertig. Ich möchte ein paar Fragen über Ihre Familienzustand und Familiengeschichte stellen. Leben Ihre Eltern noch? Ja, sie leben beide noch, ja. Leiden Sie an irgendwelche Krankungen? Ja, also meine Mutter hat Diabetes und hat auch Bluthochdruck und hat auch mal einen Herzinfarkt gehabt. Hat auch so Stents. Und mein Vater, der hat der Lunge Probleme, also COPD und Emphysem. COPD und Emphysem. Hat er. Emphysem, okay. Ja. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe noch zwei weitere Geschwister. Also eine Schwester hat auch Morbus Crohn, wie ich. Und der andere Bruder, der hat jetzt keine schwere Erkrankung. So. Ist auch Okay. gesund. Wie ist Ihre Familienstand? Ja, ich bin verheiratet. Habe zwei Okay, Kinder. Die sind gut. gesund. Gesunde zwei Kinder. Gut. Was machen Sie beruflich? Ich bin Softwareentwickler in der In IT-Bereich. IT-Bereich, ja. Ja, in IT-Bereich, ja. Hab so ein bisschen Druck manchmal, wenn die Projekte nicht Ja. zeitgerecht zu Ende kommen. Ist ein bisschen stressig, aber was soll man machen? Ist jeder Beruf ist stressig für sich. Ja, könnten Sie regelmäßig Sport treiben? Kaum, da komme ich nicht dazu. Okay. Okay, Hermann, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie irgendwelche Fragen oder hinzufügen? Herr Doktor, ich weiß nicht, ich habe Angst, dass ich vom Herzen Probleme bekommen kann, weil meine Mutter hat ja auch Herzinfarkt gehabt. Das ist meine größte Sorge. Und ich habe auch, falls das irgendwie eine schlimme Krankheit sein sollte, was ich auch immer befürchte, ich habe eine Patientenverfügung und ich Ja. möchte dann auch jetzt keine lebensverlängernden Maßnahmen haben. Also ich möchte nicht an die Maschine gehängt werden. Kann man das so planen, wenn was Schlimmes rauskommen sollte? Hermann, momentan wir haben nur unsere Aufnahmegespräch durchgeführt. Ja. Ich muss eigentlich körperliche Untersuchungen durchführen, danach ein paar bildgebende Verfahren durchführen, um Ihre Situation abzuklären. Aber ich habe auch, natürlich, ich habe eine Verdachtsdiagnose. Ich vermute, dass das ist nicht über Ihr Herz, sondern über Ihre Lunge. Ja, ich vermute, dass Sie haben eine Thrombose. Vielleicht wegen Ihrer langen Reise. Ihre lange Reise verursacht. Ja, ich habe schon gesagt, ich werde Ihre körperliche Untersuchung durchführen. Danach nehme ich Blut ab. Ich kontrolliere manche Parameter, besonders über Thromboembolie. Ja, und danach sprechen wir. Aber ich wollte nur sicher gehen, dass, wenn jetzt was passieren sollte, ich dann nicht an die Maschine gehängt werde. Machen Sie keine Sorge, Sie sind momentan gute Hände. Die kommt gleichzeitig, komm her und ja, ich kümmere um Sie. Soll ich Ihnen nochmal meine Patientenaufklärung geben? Da steht drin, dass ich keine künstliche Ernährung haben möchte, dass ich keine Maschinenbeatmung haben möchte. Wollen Sie das nochmal haben als Kopie? Soll ich Ihnen das nochmal geben, diese Patienten Verfügung? Natürlich, wir kontrollieren ihr so Ich meine nur, falls jetzt nachts irgendwie was sein sollte, wenn der Dienstarzt mich nicht kennt und was passiert, und dann vielleicht hilft es ihm, da eine Entscheidung zu treffen. ja, natürlich, ich spreche mit meinem Oberarzt. Okay, dann Ja, gebe ich diese natürlich. Patientenverfügung, damit sie das in meine Akte tun vielleicht, ne? Dass ich dann keine lebensverlängernden Maßnahmen haben möchte. Ich nehme sie auf stationäre Behandlung, natürlich, aber momentan machen sie keine Luftmaschine, nur in unserer stationären Behandlung, Entschuldigung. Intensivstation oder was meinen Sie? Ja, Überwachungsstation? Intensivstation vielleicht, aber ich muss erstmal meinen Oberarzt sprechen. Aber Intensivstation, ich möchte nicht an die Maschine, bitte, ja? Ja, Sie brauchen keine Maschine momentan. Ihre Stoffsäurestätigung ist sehr gut momentan, aber wir müssen darauf achten. Okay, gut, ja. Und was sagen Sie, diese Thrombose, die ich habe in der Lunge, haben Sie gesagt vielleicht? Ja, vielleicht. Das ist nur eine Verdachtsdiagnose. Alles klar, Doktor, vielen Dank für die gute Betreuung. Okay, danke. So, gibt es Fragen, die Sie noch gestellt hätten? Ja. Ich habe noch ein paar Fragen auf jeden Fall, wenn aus dem Chat nichts kommt. Ja, Aber aus viele dem Chat kommt Fragen. was. Haben Sie eine Schwellung oder Schmerz in den Beinen bemerkt? Also wenn Sie Verdacht haben, eine Thromboembolie, ist das eine gute Frage. Hat keine Schwellung der Beine bemerkt. Ja. Mit Auswurf bemerkt. Auswurf? Auswurf. Auswurf, hat keinen Auswurf. Ja, Also trockener Husten. trocken aus, okay. Plötzlich entstanden, ja. Können Sie die Schmerzen beschreiben? Stechende Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr 9. Neun. Hocam, erstmal müssen wir eine welche reagieren zeigen. Yani zum Beispiel schließe sie am Montag an und körperliche Untersuchung sofort. Zum Beispiel höre ich ab. Kann man machen, ja. Ja. Kann man machen, ja. Also Sie haben, also wichtig war, diese Vitalparameter war okay, also ist jetzt nicht kritisch der Patient, also jetzt kein Schockindex oder sowas. Aber sowas kann ja auch im Laufe des Gesprächs noch schlimmer werden. Deswegen muss man das im Auge Aber behalten. ein oder zwei Minuten dann eine Schock, ich denke. Kann passieren, ja. Saturation ist 95, Puls 120, 33 Jahre Patient und ein oder zwei Minuten, Maximum Kann passieren, 10 ja. Minuten Schock. Ja, aber dafür ist er im Krankenhaus, dann kann er reanimiert werden, ne? Auch wenn er nicht lebensverlängernde Ja, Maßnahmen haben möchte. der Also, das reagiert. war schon okay. Also, ich hätte jetzt auch den Patienten erstmal, EKG war richtig, also Ausschluss von einer kardialen Ischämie, ist Ja. gut. Aber ich hätte den Patienten dann, wenn ich schon mal so ein bisschen Diagnostik gemacht habe, erstmal Auskultation vielleicht gemacht. Auskultation, Ja, ja. und vielleicht ein bisschen Perkussion gemacht. Perkussion, ja, ich spontan Pneumothorax, aber Das ist die Diagnose, ja. 1,85 Meter. Ähnliche Beschwerden, wir haben nicht gefragt und Er hat gefragt, hatte früher aber nie so Beschwerden gehabt. familiäre müssen wir fragen. Familiär ist gefragt worden, der Vater hatte COPD und Emphysem. Ja, in diesem. Also kann natürlich eine familiäre Belastung sein. Ja. Ja, aber er hat auch Zigarettenrauchen, ja, also er kann natürlich Zigaretten. auch Emphysem haben. Und spontan Ruptur von Emphysemblasen kann man spontan Pneumothorax machen. Ja. Jetzt sind wir schon bei den Komplikationen, die Sie fragen. Was kann passieren in so einem Gespräch bei spontan Pneumothorax? Solange Sie mit ihm sprechen. Also, Entschuldigung, hier ist der große Problem, dass Sie nicht operiert werden, oder? Sie möchten nicht künstliche Ventilation oder Das Maschine, ist ein Thema, Atemmaschine. das sprechen wir nochmal später, ja. Sprechen wir später Ja. nochmal drüber. Aber was kann passieren? Es kann einen Es könnte ein, Spannungspneumothorax geben, gell? ja, Spannungsprothese. Das ist dann ein Notfall, wo Sie reagieren müssen. Dann. Also, das ist lebensbedrohliche Ja, Situation. genau. Ja, Ja. deswegen. Also, wenn ich so einen Patienten hätte, hätte ich genauso gemacht, EKG geschrieben, aber ich hätte nochmal kurz Auskultation gemacht. Und wenn ich da unsicher wäre, hätte ich den direkt mal zum Röntgen geschickt, glaube ich. Ja. Ja. Aber. Man kann bei einem stabilen Patienten auch noch mal das so ein bisschen nach dem Gespräch auch aufschieben, dieses Ja. Röntgenbild. Ja, also könnte man machen. Das ist jetzt kein Fehler. Ja. Okay, was gibt es noch für Sachen, die Sie fragen wollten? Im Chat habe ich gelesen, Fieber hat der Kollege gefragt, kein Fieber, ist schon gefragt worden. Sind Ihre Beschwerden bei Belastungen an Ruhe aufgetreten? Das war aus heiterem Himmel, sagte er, also aus Ruhe heraus. Und Verdachtsdiagnose spontan Pneumothorax, ja, das stimmt, ja. Okay. Hier ist nicht nötig, aber vielleicht kann man auch fragen, wie ist Ihre Gewicht in der letzten Zeit ab- oder zugenommen, hat sich verändert? Hätte man fragen können, aber er ist sowieso schon schlank. Also klar, wenn er jetzt vorher 90 Kilo gewogen hat, ist es schon wichtig. Also er hat nicht abgenommen, er ist stabil, ist immer schlank, ja. Das ist auch so typisch bei diesen Patienten, die Pneumothorax bekommen, die sind eher so asthenisch, dünne Danke. Patienten. Also nicht immer, aber meistens so. Genau, Trauma hat er gefragt, also er hat jetzt nicht gefragt, sind gestürzt, aber er hat gefragt, gab es einen Auslöser, ja? Ja. Deswegen, es gab keinen Auslöser. Man kann aber nochmal gezielt fragen, hatten Sie irgendwie Verletzungen oder Wir Stress? müssen Trauma fragen oder nur Auslöser fragen. Trauma wäre besser, weil für Patienten ist Auslöser kann alles sein. Kann ein Glas Wein sein, kann, keine Ahnung, Computerspiel sein mit Aufregung. Ja, ich meine, das sind alles Auslöser. Trauma wäre noch genauer, ja, wenn man sagt, hatten Sie eine Verletzung oder einen Unfall gehabt in den letzten Tagen oder so, ja. Aber Auslöser ist auch schon okay. Also kann man durchgehen lassen, ja. Ist jetzt kein Fehler. Ja. Als Geschichte anfangen, hocam. Okay, dann machen wir Arzt-Arzt-Gespräch, ja. Bitte schön. Hallo, mein Robert. Ich habe eine neue Patient. Ich möchte Ihnen ihn vorstellen. Haben Sie dafür kurze Zeit? Ja, bitte, gerne. Thomas Mann, 33-jähriger Patient. Er kam heute wegen seit 3 Stunden bestehender Brustschmerzen zu uns. Thoraxschmerzen, rechtsseitig Thoraxschmerzen. Die Schmerzen sind bei 8 bis 9 auf einer Skala und sie sind stärkend. Der Patient klagte auch über Dyspnoe, Husten. Seit 3 Stunden. Bei Husten die Schmerzen sind die Schmerzen schlimmer geworden. Ich habe bei Aufnahmegespräch die Vitalparameter und EKG kontrolliert. Stoffsäuresättigung 35%. 35? Entschuldigung, 95. Oh, Entschuldigung. okay, dann ist gut, ja. 95. 120 Puls. Puls ist 120 und 150 und 85 Bluthochdruck. Blutdruck. Die EKG ist unauffällig auf bis Sinustachykardie. Als vegetativ Anamnese ist unauffällig. Er hat vor 6 Wochen eine Reingereise gemacht, aber ich vermute, dass momentan nicht nicht Entschuldigung, ja, ich weitermachen. Er leidet seit 5 Jahren Morbus Crohn, aber ist gut eingestellt. Seit ungefähr 3 Jahren hat er keine Medikamente dagegen eingenommen. Vor 10 Jahren hatte er ein Fahrradunfall, deswegen wurde er, er hatte Missruptor und deswegen wurde er operiert und er klagte auch über Gastritis und deswegen nimmt er bei Bedarf Pantoprazol. Er ist vollständig geimpft. Er hat keine Allergien oder Unverträglichkeiten. Er raucht seit ungefähr 17 Jahren ein bis zwei Päckchen Zigaretten. Sie trinkt gelegentlich Alkohol und bei Studium hat er Marihuana und manchmal Ecstasy genutzt. Er ist verheiratet, hat zwei gesunde Kinder. Er arbeitet bei IT-Bereich, macht er kaum Sport. Sein Vater leidet an SOPD und Emphysem. Und seine Mutter leidet an Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie. Und sie hat einmal akut Myokardinfarktus gehabt. Und mit Stent behandelt werden. Ja. Und er hat zwei Geschwister, eine Schwester, einen Bruder. Und ihre Schwester hat auch Morbus Crohn. Okay, gut. Okay, haben Sie den Patienten abgehört? Noch nicht. Hören wir den Patienten mal ab gemeinsam. Was hören wir? Ja, ich werde körperliche Untersuchung und ich höre auch seine Lungen. Genau. Und natürlich seine Herz und Perkussion mache ich. Okay. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose, bevor wir jetzt weitergehen? Was ist Ihr Verdachtsdiagnose? Ja. Mein Verdachtsdiagnose ist spontan Pneumothorax. Okay. Als Differentialdiagnose kommen pulmonär Thrombus und Thromboembolie und Lungenembolie, ja. Lungenembolie und KHK in Betracht. KHK, was ist KHK? Koronare Herzkrankheit. Macht koronare Herzkrankheit Schmerzen oder warum? Ja, eigentlich nicht mehr, aber ich muss kontrollieren. Was macht denn Schmerzen als Folge der KHK? Ich weiß, was Sie meinen, aber KHK ist jetzt nicht die Verdachtsdiagnose beim Patienten, sondern wenn er eine KHK hätte, auf dem Boden hätte er einen was gehabt jetzt aktuell? Was ist denn die Diagnose? Ein Herzinfarkt, ne? Myokardinfarkt. Ja, weil KHK. Akut Koronarsyndrom, ja. Akut Koronarsyndrom, ja. Genau. Ja. Alles klar, jetzt ist unsere Verdachtsdiagnose, haben Sie schon gesagt, Spontanpneumothorax. Sie hören den Patienten ab, was erwarten oder Sie untersuchen ihn, die Lunge, was erwarten Sie? Keine Lungengeräusch, die betreffenden Seite. Okay, und wenn er Lungengeräusche hat? Ist das dann ausgeschlossen? Und natürlich Thorax-Röntgen. Jetzt sind wir erstmal bei der körperlichen Untersuchung. Sie untersuchen ihn. Hören die Lunge ab. Hier, hören Sie Atemgeräusch. Ja, das meinen Sie ja. Ja. Ist dann Pneumothorax vom Tisch oder? Was ist da mit der Diagnose? Ist Pneumothorax nicht mehr möglich oder was? Ja, ich erinnere mich nicht momentan. Was sind denn so die typischen Befunde? Sie haben gesagt, also aufgehobenes Atemgeräusch, ja, das kann sein. Wie ist das Atemgeräusch normal? Wie nennt man das? Auf der gesunden Seite? Ist das wie? Wie nennt man das? Vesikuläres Atemgeräusch? Vesikuläres Atemgeräusch, okay. Und wenn Pneumothorax ist, kann entweder sein, aufgehobenes Atemgeräusch oder was kann noch, was ist häufiger, weil es ja meistens jetzt keine komplette Atelektase der Lunge ist oder Kollaps, dass Sie noch hören, aber das ist anders als hier. Hier ist normal und hier ist wie? Atemgeräusch? Verschobung. Sagt man nicht. Man die sagt, Perkussion bei der Perkussion. Wir sind jetzt bei Auskultation erstmal. Also hier links ist normales vesikuläres Atemgeräusch und rechts ist bei Pneumothorax? Keine. Entweder keine oder Sie hören was? Abgeschwächtes Atemgeräusch, ja? Abgeschwächtes. Das heißt, es ist hier ein Seitenunterschied. Hier ist normal, hier ist ein bisschen leiser. Das ist eher, ja, das okay. Ist der Fall. Abgeschwächte. Abgeschwächtes Atemgeräusch, ja? Abgeschwächte Atemgeräusch. Oder was auch sein kann, Sie hören hier und hier, ist alles normal, beidseits gleich. Gleich Atemgeräusch. Wo hört man dann noch gerne? Die Lungenbasal. Die Basal hier unten? Ja. Nicht so, weil wo ist Pneumothorax am häufigsten ausgeprägt, wenn die Lunge kollabiert? Am häufigsten? Ich weiß nicht. Der Lungenapex kollabiert meistens, ja. Also das ist dann hier oben dann vor allem. Deswegen müssen Sie Auskultation hier in der Supraklavikulargrube, ja, Stethoskop hier hinhalten. Da und da. Und wenn Sie hier was hören und hier nicht, dann haben Sie auch den Verdacht auf Pneumothorax, ja. Supraklavikularregion, hier oben. Gerade bei Patienten mit Emphysem, die haben ja sowieso hier so, Lunge ist ja noch weiter nach oben gekommen. Und dann können Sie hier abhören. Und dann, wenn Sie da einen Unterschied merken oder es ist nicht vorhanden, dann ist es auch ein Hinweis für Pneumothorax. Ja, weil manchmal hört man, es klingt überall gleich. Deswegen immer hier oben auch hören. Ja, weil da ist die häufigste Stelle, wo es dann sich ablöst von der der Pleura, ja? Okay. Beziehungsweise wo der Pleuraspalt dann groß wird. Jetzt haben wir Auskultation gemacht und jetzt haben wir noch Perkussion, wollen wir noch machen. Wie ist bei Pneumothorax der Perkussionsbefund? Wegen, ist der normal, wenn Sie klopfen? Wie nennt man das? Nicht Sonne. Doch. Sonne. Ja, so nur. Und wenn es dann, wie ist beim Pneumothorax? Wie heißt das? Hypersonor, genau. Also klingen da drin. Das bedeutet Klopfschall. Klopfschall. Klopfschall. Was? Klopfschall. Klopfschall. Klopfschall. Genau, also wenn Sie den Befund schreiben, dann schreiben Sie Pulmo, Doppelpunkt, Auskultation, oder Sie schreiben hin, vestikuläres Atemgeräusch links, rechts, abgeschwächtes Atemgeräusch, dann Klopfschall, Doppelpunkt, links Sonor, Komma, rechts hypersonorer Klopfschall oder Hypersonor. Hm? Das wäre so der typische körperliche Untersuchungsbefund bei Pneumothorax. Ja. Hm? Gut, und dann haben Sie das festgestellt. Was machen Sie als nächstes? Röntgen Thorax. Okay, genau. Ja. Beim Röntgen kann man das dann sehen, ja? Ja. Ja. Und wenn Sie jetzt, okay, also nehmen Sie auch Blut ab beim Patienten, machen Sie immer, oder? Blut, EKG und Blut wird immer gemacht, ja, glaube ich. Ja. Und dann gucken Sie, was bei der Differentialdiagnose haben Sie schon gesagt, ACS, Akustik. Ja, bei Blutuntersuchung, große Blutbild. Entzündungsparameter, Herzparameter, was sind Herzparameter? Troponin und CKNB, genau. Und D-Dimer, und Blutgasanalyse. Richtig, ja. Und Blutgasanalyse. Das reicht mir schon. Das sind die wichtigsten Notfallmaßnahmen im Labor. Ja. Genau. Ja. Gut. Was machen Sie? Jetzt haben Sie Röntgen gesehen. Pneumothorax. Was machen Sie mit dem Patienten? Die Intensivstation. Die haben kein Bett. Die haben voll. Was machen Sie? Bis sie 3 Stunden oder 6 Stunden auf Bett warten, müssen Sie was machen. Eigentlich, ich weiß nicht, wie. Kommt natürlich auf den Pneumothorax an, aber ist erstmal, sagen wir, erst großer Pneumothorax. Ne? Machen Sie dann? Warten, bis die Station frei ist, Bett oder nicht? Ja, ich muss, ich denke, ich muss ja rufen, irgendwo im Krankenhaus eine. Ja, Sie sind ja im Krankenhaus, Sie sind bei der Notaufnahme. Aber was machen Sie? Sie sind Notfallarzt, Sie können das. Thoracentes könnte ich machen und eine Typdrainage legen. Sie legen eine Thoraxdrainage, ja. Wo legt man die typischerweise? Also im OP, klar, aber manchmal kann man auch in der Ambulanz legen. Und wo legen Sie die Thoraxdrainage? Oben, unten, vorne, hinten? Unten, weil die Luft geht. Luft ist schwer und geht nach unten, oder warum? Nicht unten, oben. Okay. Ja, wo legt man die Drainage typischerweise? Ja, beschreiben bitte, Hojam. Ich höre von Doktor. In die Interkostal. Interkostal, ja. Ist klar, ja, aber wo? Zwischen 6 und 7. Also wir haben in Deutschland haben wir gelernt, immer zweiter ICR, Medioklavikularlinie, ja? Ja. Normalerweise ist so. Aber das kann man natürlich auch abhängig machen, wo der Pneumothorax-Röntgenbild am meisten ist oder so. Ja, man kann auch weiter unten gehen, aber so normalerweise ist immer zweiter ICR, zweiter ICR, Medioklavikularlinie. Da legt man Internal. Aber das müssen Sie entscheiden. Sie machen auch normalerweise Röntgen und dann macht man auch oft Ultraschall, guckt, ob da noch irgendwie Flüssigkeit ist und so weiter. Ja? Und dann legt man die Drainage unter lokaler Betäubung und dann machen sie was dran? Einfach nur Drainage und dann Dann abstöpseln oder was? Was machen Sie mit der Drainage? Sie haben einen Schlauch gelegt hier. Wo kommt dann der Schlauch hin? Ist der zu? Oder was machen Afillerdin ja oder vorne. Warum hocam? In der Türkei oft Afillerdin ya. Sie? Also unterschiedlich. Also lehrbuchmäßig ist es immer Medikulavikularlinie. Also ich habe jetzt auch kein Problem, wenn man es seitlich macht, aber meistens oben. Also zweite bis vierte ICR, würde ich immer sagen. Ja? Wir haben auch mal Patienten, wo wir unten legen. Ja? Wenn zum Beispiel oben die Lunge fixiert ist. Und da zum Beispiel einen basalen Pneumothorax gibt es ja auch manchmal, ja? Da kann man das dann entscheiden. Aber normalerweise ist Lehrbuchwissen immer zweiter ICR, Medioklavikulanlinie. Da ist die Komplikationsrate am geringsten vermutlich. Okay. Oder hintere Axillarlinie, ja, haben Sie, also das wird auch oft gemacht, ja, aber es ist Ja, meistens oben, würde ich auch sagen. wir haben meistens 6 bis 7 interkostal So tief, ja? Axillärlinie oft. Okay. Also ich bin kein Thoraxchirurg, deswegen will ich mich da nicht zu sehr äußern, aber normalerweise, wir haben es so gelernt früher, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen, ja. Aber was machen Sie mit der Drainage? Machen Sie einfach dann Drainageschloss und dann an die Luft hängen oder wie machen Sie das? Ich habe noch nicht das durchgeführt, deswegen momentan ich bin Also, wir müssen entweder einen Sog dran machen, ja, einen Sog, also Vakuum, oder Sie machen zumindest ein Wasserschloss, sozusagen eine Flasche, wo sozusagen diese Drainage so eine Art Wasserschloss hat, dass sozusagen keine Luft zurückkommt, ja, sondern nur Luft raus Ja. und reingeht, ja. Dann nennt man Wasserschloss. Wasserschloss, okay. Wasserschloss, ja. Absorbung dediniz, Absorbung. Ein Sog, Sog. Soyuk, soyuk. Sorgsam mit Sog, Vakuum, Sog, ja, Sog. Oder Saugdrainage kann man auch sagen, ja, genau. Unter Sog, dann kann man die Sogstärke einstellen, kann man ja so messen, so und so viel Wassersäule, 10 cm, 12 cm Wassersäule. Gibt es so verschiedene Messstäbe, ja. Aber es ist jetzt Detailwissen, will ich jetzt gar nicht so erklären. Okay, Sie haben Thoraxdrainage gemacht und da hat der Patient auf einmal viel besser Luft bekommen, ja. Was ist das Problem, wenn Sie keine Drainage legen, was kann passieren? Im schlimmsten Fall? Als Komplikation eines Pneumothorax? Vielleicht kann ich die andere die Nerven oder arterielle weil Was kann passieren bei Pneumothorax? Ist Pneumothorax, kann man sterben Pneumothorax. oder ist es eine einfache Problem. Warum legt man gleich Drainage? Was ist das Problem? Was ist sozusagen Worst Case beim Pneumothorax? Was kann passieren? Ja. Ja, haben Sie schon mal gehört von einem Spannungspneumothorax? Das ist so, dass mit jedem Atemzug mehr und mehr Ja. Luft reinkommt, ja, Ja. in diese Höhle, ja, dass die Ja. Lunge mehr und mehr kollabiert. Und Und was danach passiert dann? Schlag? Dann kann das Mediastinum sich verschieben, ja, Ja. und dann die Gefäße abdrücken, dann ist der Patient tot, ja, kriegt dann sozusagen einen Schock und, sag ich mal, Das hat keine komisch. Durchblutung mehr, ja. Das ist gefährlich, deswegen muss man bei Spannungspneumothorax ganz schnell reagieren, ja. Und auch, sag ich mal, nicht warten, bis da Blutgerinnungsbälle da sind oder sowas. Also sofort, ja. Wenn der Patient sehen, dass der Patient sich jede Minute verschlechtert, dann müssen sie reagieren. Also es ist Hauptkomplikation Spannungspneumothorax mit letalem Ausgang. Ja, also der Patient kann sterben daran, ja. Gut. Was kann bei der Pleuraxdrainage passieren? Wenn Sie Thoraxdrainage anlegen, was kann passieren als Komplikation? Bei Anlegen Ja. vielleicht Verletzungen die Nerven oder arteriellen im Kostalbereich Ja. es könnte sein ja und Was passiert dann? Dann ist die Luft weg, aber dafür ist dann Blut drin in dem Pleuraraum, ja? In der Pleuraraum. Ja, interpleural. Also Hämatothorax, ja? Hämatothorax, ja. Genau, kann passieren. Und was kann noch passieren als Komplikation, was nicht so schlimm ist, aber auch manchmal störend ist? Also die Kollegen schreiben schon hier heftig Schock. Klar, ist alles richtig. Ja, ich auf eine spezielle Sache hinaus noch, die klinisch jetzt nicht so schlimm ist, aber manchmal den Patienten sehr stört. Der knistert dann, der Patient. Knister, knister. Kennen Sie das Wort knistern? Nein. Knistern? Was bedeutet das? Was ist türkisch knistern? Ich weiß nicht. Ne derler Türkçe'ne knistern, ne? Ses çıkarma. Çıtır çıtır çıtır. Krepitan. Knistern abi çıtırtı sesi bu şeydeki. Sesi. Yani haut emfizem. Haut emfizem, ja. Krepitasyon auch. Kann man sagen Krepitation auf Türkisch, ja? Ja. Nein, nicht türkisch. Krepitation lateinisch. Ja, ja, türkisch gibt es nicht, ne? Krepitation lateinisch. Türkisch Chirurgen haben keine Komplikationen. Karda yürüme sesi diye sanki üniversiteden hatırladım. Ne derler? Haut emfizem olunca böyle, şey olunca böyle, yani hava birikince, subkutan, böyle bastınca çıt çıt çıt şey oluyor böyle. Knistern. Ja, neyse, bir ses çıkıyor yani. Onun demek ist Haut kann passieren, ja. Genau, alles klar. Ist nichts Gefährliches, aber man muss halt dann gucken, dass man die Drainage nochmal korrekt liegt, ja. Ja, okay. Gut. Was kann man noch machen? Sie haben jetzt die Thorax-Drainage gelegt, lassen jetzt die Thorax-Drainage ein, zwei Tage liegen, machen ein Kontrollbild natürlich, damit die Lunge sich wieder ausdehnt. Die Lunge ist ausgedehnt, dann klemmen Sie die Drainage ab oder nicht, wie auch immer, und ziehen dann die Drainage. Und dann gibt die Lunge wieder Kollaps. Was machen Sie dann? Nochmal Thorax-Drainage, richtig, ja. Dann legen Sie nochmal Thorax drunter. Also die Patienten, die spontan Pneumothorax bekommen, haben ein Risiko, wiederholt Pneumothorax-Cs zu bekommen, ja. Woran liegt das? Was ist der Grund dafür? Was ist bei dem Patienten vermutlich der Grund gewesen, warum er Pneumothorax bekommen hat? Ja, das ist Rauchen. Ja. Ja, aber Rauchen, was macht Rauchen? Macht Rauchen Pneumothorax? Nein. Was macht Rauchen? Denken Sie mal an die Anamnese, Familienanamnese vom Vater. Das ist okay, die, ja, es ist okay, die unter Emphysem. Emphysem, ja, es sind Emphysemblasen, die platzen einfach dann. Ha? Mhm. Was kann man machen, wenn sowas wiederholt kommt? Kann man den Patienten dann nicht lebenslang mit Thorax-Drainage lassen? Geht ja nicht. Ne? Was kann man dann machen? Genau, man kann sogar Emphysembulle resezieren. Ja? Wenn es sehr viele sind, dann kann man die operativ entfernen, damit die Lunge dann oben wieder mit dem normalen Lungengerüst kleben bleibt. Ja? An der Stelle. Ja. Nicht unbedingt Pleurodese, aber das ist sozusagen direkt durch die Operation, Resektion ist es eh ein Reiz, der dann sozusagen eine Verklebung führt. Man macht das jetzt nicht medikamentös unbedingt. Okay. Haben wir die wichtigsten Sachen gefragt? Aber was sagen Sie dem Patienten, was er dann später machen soll, wenn er dann sein Thorax ist wieder normal? Spontan, also nochmal Thorax ist weg. Was soll er machen? Nach der stationären Behandlung, oder? Ja, genau. Nikotin-Karenz. Ja. Und er will in Urlaub fliegen, darf er fliegen? Entschuldigung, bitte? Er will jetzt wieder in 2 Wochen nach Dubai fliegen, darf er wieder fliegen? Nein. Ich bin nicht sicher, aber. Also erstmal nicht, ja. Ich würde auch mal ein paar Wochen warten, bis er wieder fliegen kann. Also das Risiko ist, dass dann bei Flugreisen wieder was passiert ist, da durch den Druckausgleich. Wie viel lange? Also weiß ich nicht, weil, muss ich sagen, kann ich nicht sagen. Also ich würde, mittlerweile sind die Thorax-Chirurgen da sehr locker. Also die machen sogar fast keine Angaben. Ich würde mindestens mal 6 Wochen warten. Aber ich muss auch nachfragen. Ich habe keine Informationen über die Leitlinie, wie es empfohlen ist. Was sollte er noch beachten, der Patient? Er ist leidenschaftlicher Taucher. Also er macht Tauchen so. Darf er tauchen gehen? Tauchen? Tauchen. Wissen Sie, was Tauchen ist? Adamın şeyi, hobisi dalgıçlık. Ha, tauchen. Hm. Darf er tauchen? Nein. Darf auch nicht tauchen, ja? Nein, natürlich. Erstmal nicht, für später weiß ich nicht genau, muss man vielleicht noch untersuchen, aber erstmal keine Flugreisen, kein Tauchsport und Nikotinkarenz, genau, ja. Okay, haben wir das Wichtigste. Ich gucke gerade im Chat nochmal nach, was es so als Probleme gab oder noch als Nachrichten. Tensionspneumothorax, Spannungspneumothorax auf Deutsch, Blutung, Infektion, Schock, kann passieren, Schilddrüsenkrepitation, okay, Reduktion, Prothese. Nee, da haben wir alles Wichtige, glaube ich, gefragt, gell? Okay, gut. Wie war die Anamnese? War gut? Herr Dr. Ja, ja, vielen Dank. Sehr, ich viele Dinge gelernt. Ich habe viele eine Sache haben wir vergessen zu besprechen. Das machen wir noch ganz kurz. Der Patient hat ja gesagt, er hat eine Patientenverfügung. Er will nicht auf Intensivstationen gehen, gell? Ja, erstmal habe ich nicht gedacht, die spontan Pneumothorax. Ja. Deswegen antwortete ich, ja. Ja, aber es ist ja gut. Also er will nicht an die Maschine, er will keine lebensverlängernden Maßnahmen. Mhm. Aber wenn der jetzt ein Pneumothorax hat, machen Sie die Drainage, ja oder nein, bei den Patienten? Erstmal Drainage, ich glaube. Ja. Und will der Patient auch, willigt da ein? Gibt er sein Einverständnis dafür? Was meinen Sie? Nein, aber wir müssen eine Aufklärung erklären. Worauf? Einwilligung einholen. Ja, das müssen Sie auf jeden Fall. Diese Patientenverfügung, wofür sind die generell von Patienten gedacht? Was ist so die Absicht von Patienten, wenn sie sowas ausfüllen? Dass, wenn sie ins Krankenhaus kommen, nichts operiert wird? Oder was ist da der Hintergedanke? Ja. Warum machen sie das, die Patienten? Das ist vor allen Dingen bei Krankheiten oder Zuständen, die irreversibel sind, die ja keine Chance auf Besserung haben, also Heilung oder Verbesserung, weil sie nicht leiden wollen. Dann wollen sie nicht Maschinen haben. Bei so einem Fall, wo einfach nur eine Drainage liegt, wenn der Patient wieder völlig normal ist, ist das eine ganz andere Situation. Das hat mit Patientenaufklärung nichts zu tun, aber Sie haben recht, trotzdem muss man den Patienten aufklären und sagen, pass mal auf, das ist keine lebensverlängernde Maßnahme in dem Sinne, sondern das ist einfach eine Krankheit, die man schnell beheben kann, so wie die Milzruptur auch. Ja, kann man auch beheben, dann lebt der Patient ganz normal. Ja? Also diese Patientenverfügung gilt meistens für schwere, chronische Krankheiten, die keine Aussicht auf Verbesserung haben. Insofern solche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel jetzt, dass der so ein Pneumothorax und so Thorax-Drainage hat, ist damit meistens nicht gemeint vom Patienten. Das muss man ihm aber erklären. Ja? Okay. Wir müssen nicht einholen. Doch, einen muss man immer einholen. Aber man kann. Notfallsituation? Ja, Schüler, wenn es Notfall ist, zum Beispiel, der Patient hat zum Beispiel Lungenkrebs, ja? Und dann ja, ist okay. Hat Notfall zum Beispiel Herzinfarkt, ja, dann will er nicht reanimiert werden. Das ist was anderes, ja. Ja, okay. Wenn ein Patient jetzt spontan völlig gesund ist und Pneumothorax ja bekommt, ist eine ganz andere Situation. Man ja muss zwar auch einholen, ja, aber diese Patientenverfügung ist sozusagen für Sie dann nicht so wichtig wie bei diesem chronisch kranken Patienten. Und Sie müssen wissen, was der damit meint. Der meint es ja für andere Situationen, nicht für diese Situation, ja. Deswegen. Nicht, dass man den Fehler macht, sagt, Patient hat Verfügung, wir machen gar nichts mehr. Das sollte man nicht machen, ja? Ja? Ja. Und auch in so einem Fall, also wenn zum Beispiel, jetzt hatte jemand geschrieben, verzichte auf Wiederbelebungsmaßnahmen, würde ich nicht machen. Es geht meistens in der Patientenverfügung darum, dass man sozusagen, wenn man eine Wiederbelebung macht, dass man dann Patienten noch im Koma hat zum Beispiel. Ja. Also noch ja. Das Risiko ist immer da, muss man sagen, aber so ein Patient, wenn er vor in der Praxis steht oder sitzt im Ambulanz und hat auch spontan auf einmal dann Herzstillstand wegen Pneumothorax, dann würde ich den reanimieren. Ja? Ja. Auch wenn in Patientenverfügung steht, ich möchte keine Wiederbelebung haben. Das ist ein Grenzbereich, aber in so einem Fall muss man dann für den Patienten entscheiden. Ja. für Krebspatienten ist auch nicht mehr gültig. Man muss immer das für einen Einzelfall, sage ich mal, sehen. Ja? Und wenn man die Chance hat, muss man das immer mit dem Patienten besprechen. Manche Patienten sagen, sie wollen keine künstliche Ernährung haben beispielsweise, weil sie denken, sie müssen dann länger leiden. Aber manchmal gibt es Situationen, wo auch Krebspatienten mal Infusionsernährung bekommen können, kurzfristig, ohne dass es Leiden verlängert wird. Das kann man besprechen. Also Patientenverfügung ist nur eine Grundlage für Sie, eine Entscheidung zu treffen, aber immer wissen, was eigentlich der Patient gemeint haben könnte damit. Ja? Diese Patienten, wir haben welche Einteilung gemacht für Triage? Wir haben gar keine Einteilung gemacht bei ihm. Ja, erst einmal, der Patient hat im Notfall und eine geschulte. Im Notfall wird dieser Patient, wenn ich den habe, wird er ganz normal behandelt wie alle anderen Patienten auch. Ja, rot. Ich kenne jetzt nicht Einteilung, nicht rot und grün, weiß ich nicht. Ja, und deswegen, wir müssen erstmal eine Einwilligung, alle Eingriff einholen. Ja. Die Thoraxdrainage müssen einen holen, ja, ist richtig. Ja. Aber wenn er, sag ich mal, jetzt gerade im Gespräch umkippt, ja, ja, können Sie keine Einwilligung holen, dann müssen Sie reagieren, dann ist Notfall, ja.